Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Fazit zum Feuerwehrzeltlager, Projekt Du bist die Stadt und Unterstützung des Rettungsdienstes. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Das Bundesbauministerium, kurz BMUB, unterstützt engagierte Projekte seit vielen Jahren durch Förderprogramme. Dazu zählen auch die Programme Soziale Stadt und Kombi hier in Nienburg. Mit der nun angelaufenen Kampagne Mehr Platz für Miteinander, Du bist die Stadt, möchte das BMUB all die Menschen würdigen, die dahinter stehen. Als Imageträger für diese Kampagne wurde neben Initiativen aus Berlin, Schwerin, Bremen und Fürth auch das Bewohnerrestaurant Sprottelino in der Lebenwandlung ausgewählt. Am Sonntag endete das diesjährige Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Münchenhagen. Besonders die starken Regenfälle an den ersten Veranstaltungstagen sorgten für strapazierte Nerven bei Organisatoren und Teilnehmern. Insgesamt war das Zeltlager aber eine runde Sache, freut sich Marc Henkel, Mitorganisator und Pressesprecher der Feuerwehr Nienburg. Man müsse sich künftig auf extreme Wetterlagen noch besser vorbereiten. Also mein Fazit ist, alle Achtung vor den Jugendfeuerwehrmitgliedern und den gesamten beteiligten Feuerwehren, dass das trotz der Wetterlage so sauber abgelaufen ist. Die Zeltlager-Teilnehmer speziell, die Kinder, die waren also nicht klein zu kriegen, die waren hellauf begeistert. Das war für sie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Wir selber werden sicherlich im Nachgang jetzt nochmal ein Fazit ziehen, wie wir in den nächsten Jahren mit so einer Wetterlage umgehen, weil das wird sicherlich nicht weniger werden. In der großen Drakenburger Straße wurde gestern Vormittag die Feuerwehr Nienburg von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur Tragehilfe gerufen. Grund war ein zu enges Treppenhaus, was den einfachen Transport des Patienten nicht zuließ. Somit wurden weitere helfende Hände benötigt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.